带钉。 对啊。 Guten Abend, hier ist wieder Pogo Radio in Bermuda-Funk. Mein Name ist Rudi Himmelsberger. Wenn heute nicht der 5.2. ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Und zu Gast ist heute Abend der schöne Nils und der wahre Nils. Ja, unschwer zu erkennen, wer wer ist, ne? Guten Abend. Hat man sich eben geeinigt darauf, der hässliche Nils und der wahre Nils, oder? Ja, stimmt ja nicht, man kann ja nicht lügen. Ja. Also ich bin der wahre Nils. Ja, ich bin natürlich dann der schöne Nils. Der schöne Nils, ja. Der mit den. Rutsch mal ein bisschen näher ran hier. Oh, jetzt wird's gemütlich, ja. Ja, genau. Bist du noch ansteckend, Rüdi, oder alles wieder fit bei dir? Ja, es geht so, ne? Was hattest du denn? Ich habe immer noch so ein, was man halt so hat heutzutage, ne? So was halt gerade so hin ist. So ein grippalen Effekt. Ah ja, ich habe. Grippalen Infarkt. Macht ja nichts. Ja. Ich halte besser Abstand. Ich habe Urlaub, ich will nicht krank werden. Ach so. Ja, ihr habt ja alle beide Urlaub, ne? Ja, ich habe mir Urlaub genommen, weil ich so einiges zu tun hatte. Und gestern war ja noch eine Party im Sonic Ballroom anlässlich des Award-Gewinns. Und da dachte ich, ey, da muss ich Montag frei haben. Letztes Mal noch krank geschrieben, als ich hier in der Sendung war, heute Urlaub. Ja, das ist ein Leben, ja. Ja. Das war gerade übrigens die Band Hysterese. Von manchen Menschen auch ausgesprochen. Anders wie Hysterese. Ja, habe ich mir gewünscht. Super Band, habe ich leider bisher immer verpasst. Aber irgendwann werde ich sie treffen. Oder vielleicht sogar veranstalten. Mhm. Ja. Obwohl der schöne Nils noch nicht mal den Namen richtig aussprechen kann. Ist ja scheißegal. Das ist eigentlich cool, ne, wenn man Bandnamen nicht richtig ausspricht. Nee, eigentlich kann man Bandnamen eigentlich, egal wie man sie ausspricht, man spricht sie richtig aus. Oder so, ja? Stimmt, da kann man keine Fehler machen. Ja. Ja, Nils, wie sieht's denn aus mit dir? Also ich spreche jetzt dich an, den wahren Nils. Du hast ja vor viel zu langer Zeit noch die Webseite punkstelle.de betreut und betrieben. Und, ich habe mich ja vorbereitet auf die Sendung hier, habe die letzten drei Sendungen angehört und du hast irgendwo gesagt, Internet ist sowieso nur noch da für Überwachung, dass die Amis uns überwachen können, deswegen werde ich die auch nicht mehr aktivieren, die Seite, falls du darauf hinaus willst. Ja. Oder? Was wolltest du sagen? Ich habe das heute schon wieder vermisst. Ich wollte ein paar Konzerte ankündigen. Und die einzige Möglichkeit, sich da online irgendwie so auf die Schnelle irgendwie zu informieren, ist halt dieses dämliche Facebook-Veranstaltungs-Dingens. Und Ja, und es war so schön damals. Es war so schön, die Zeit. Die guten alten Zeiten. Ja. Also ist man einfach nur auf punkstelle.de gegangen und hat genau gesehen, welche Konzerte man alle verpasst. Die wenn man kommen zu Hause zurück, bleibt. Die guten, schönen Zeiten. Und du bist der Erste, dem ich das erzählen werde, sobald der Kalender wieder online ist. Ja, wobei, wenn man so sieht, was für Konzerte du bewirbst, dann ist das vielleicht besser, wenn das nicht passiert. Das ist ja nett von dir. Fast nur Mist, ey. Jetzt geht's ja schon los mit den Beleidigungen. Ja, dann deinen letzten Post, da dachte ich so, boah, was ist denn das? Wo geht denn der wieder hin, ey? Ja, das war diese Veranstaltung. Du bist ja auf diese unsäglichen, also der schöne Nils ist auf diese unsäglichen, diese Fun-Punk-Band aus den 90ern gegangen oder 80ern. Diese abstürzten Brieftauben, die damals groß rauskamen über die Bravo. Und der Nils, der hat es genau richtig gemacht. Er ist zu Boxhamsters. Nee, ja, ich war mir jetzt auch nicht so sicher, ob ich da auf dem Bichchen-Konzert war, weil ich habe tatsächlich, glaube ich, da niemanden getroffen, den ich kannte. Und ich vermute mal, irgendwie bei den abstürzenden Brieftauben hätte ich bestimmt noch ein paar mehr Leute gekannt oder gesehen. Aber musikalisch gesehen muss ich dir recht geben, Rüdi, war das bestimmt das anspruchsvollere und bessere Konzert. Ich wollte halt nicht hingehen, weil ich die früher so oft gesehen habe und so gut in Erinnerung behalten habe. Und ich wollte nicht irgendwie deillusioniert werden, wenn ich da so abgefragte alte Säcke sehe, die ja nochmal, haben die so noch so Lieder gespielt, Der kleine König und sowas und Fadenkreuze? Ja, also jetzt genau die beiden Lieder, daran kann ich mich nicht erinnern, aber schon irgendwie viele alte Sachen und war halt ein sehr routinierter Auftritt und anfangs dachte ich so ein bisschen gelangweilt, aber so mit der Zeit hat man schon noch gemerkt, dass die Spielfreude haben. Ich mag auch das Gebäude 9, ist mir auch irgendwie unsympathisch. Aber sag mir mal einen anderen Laden, MTC, wo so eine Band spielen kann. Ja, natürlich, es gibt noch viel unsympathischere Läden. Nee, was heißt unsympathisch? Ich finde halt einfach, jedes Mal, wenn ich da war, habe ich mich irgendwie, obwohl die Bands mir gut gefallen haben, habe ich mich irgendwie so ein bisschen gelangweilt. Mag am Publikum liegen. Das kann sein. Grundsätzlich ist da immer so ein bisschen Langeweile gebucht bei Gebäude 9 Publikum. Ja, man geht halt nur hin, um zu gucken und dann geht man wieder. Ja, weil in der Intro stand, dass man da hingehen soll. Ah, okay. Nee, war aber trotzdem sehr nettes Konzert, hat mir schon Spaß gemacht und seltsamerweise war es nicht ausverkauft. Irgendwie R80 haben ja auch gerade da im Gebäude 9 gespielt. Die haben zweimal hintereinander hingespielt und beides mal ausverkauft. Und Boxhamsters war jetzt vielleicht so zu 2/3 voll. Das hatte mich echt irritiert. Interessiert auch keinen mehr. Ich war, glaube ich, der Erste, der irgendwie eine Karte für das Konzert hatte. 001 stand auf meiner Karte drauf. Das hätte ich mir wohl sparen können. Aber war auch ein interessantes Vorprogramm. Der Sänger da von R80, der hat ja mit seinem Soloprojekt dann noch gestartet. Ich weiß nicht, habt ihr von der Band Killer mal was gehört oder von seinem Soloprojekt? Nee. Ja, gehört schon. Ja, aber das ist, also war wirklich total konfus. Irgendwie so echt so eine künstlerische, seltsame Geschichte, wo dann mit so einem Blecheimer auf dem Kopf irgendwie da rumhampelte. Es war sehr schräg und sehr seltsam und war wirklich so künstlerische. Oder das war ein Kunstkacke oder so. Ja. Aber er ist trotzdem abgefeiert worden. Ich glaube, nur weil alle wussten, irgendwie, ey, cool, das ist unter diesem Sänger Eimer steckt der Junge, ne? Ja, genau. So. Muss ja gut sein, wenn der das macht irgendwie. Ja. Das Schöne war auch irgendwie, der hatte tatsächlich irgendwie 2/3 des Ladens komplett für sich in Anspruch genommen. Also es war ein totales Gedränge. Ich dachte schon, oh Gott, da sieht man ja gar nichts mehr. Es lag aber nur daran, weil er tatsächlich irgendwie die ganze Halle für sich abgesperrt hatte, weil er so viel Platz brauchte für seine Performance. Und man drängelte sich alle darum. Ist er da rumgerannt, oder was? Er stand ja nicht auf der Bühne, sondern er hat wirklich die 2/3 des Ladens da komplett abgesperrt, um seine Tanzaufführung oder seine Performance da durchzuführen. Also der hat keine Gitarre um den Hals gehabt, sondern nur den Eimer auf dem Kopf. Ja, so mit Geige und allem Möglichen. So, das war wirklich sehr experimentell. Also das muss man wirklich mal erleben, aber das hat nichts mit gewöhnlicher Punk-Musik zu tun, sondern das ist Punk neu definiert. Aber sehr unterhaltsam. Punk. Klingt jetzt aber auch nicht unbedingt uninteressant. Ja, ich habe die auch mal irgendwie damals im Tsunami gesehen oder Killer, oder ich glaube, da gibt es auch so ein Projekt, oder heißt das Lady Killer, oder ich weiß es nicht genau, oder unterschiedliche Namen. Ich glaube, jetzt ist er als Killer irgendwie aufgetreten. Damals war irgendwie da noch nicht so viel los. Also ich glaube schon, dass der ja schon ein paar feste Fans irgendwie so hat. Aber kann mir keiner erzählen, dass er das wirklich mag und dass er sich wirklich von der Band Platten kauft, weil das ist echt Elektroschrott. Mhm. Ja, und wie war es bei dir da auf abstürzende Brieftauben? Das war, ich war erstmal auch überrascht, dass da auch ebenfalls nur ältere Herrschaften zugegen waren. Ich habe einen Jugendlichen gesehen, so mit Iro. Der war wahrscheinlich der Sohn von einem anderen, der da war. Ja. Und das hat man auch an den Gesprächen vor der Tür schon gemerkt. Also es hieß nur, ja, ich habe die gesehen vor 25 Jahren, hast du nicht gesehen. Ja. Also viele Leute mit grauen Haaren oder auch gar keinen mehr. Ja. Bin ich auch nicht aufgefallen. Ja, so Briefstauben habe ich auch gesehen beim Punk Import und ich muss wirklich sagen, die waren schon ganz gut, aber... Und die sind nur zu zweit aufgetreten. Der Bassist war nämlich im Urlaub. Oh, das ist ja schade. Das war dann noch original. Das ist der, der so aussieht wie Max Herre. Da war doch irgendwas da, dieser Konrad Kuttner oder wie der heißt, ne? Ja, der ist ja tot. Der tot ist, ne? Und es waren ja eigentlich immer nur zwei Leute. Der Mikro Bogumil oder wie er hieß, ne? Oder heißt? Mikro, ja. Ja, Mikro und dann noch, dieser Kuttner halt, ne? Und jetzt war jetzt Konrad Kittner, ja. Und jetzt ist der eine noch irgendwie in Urlaub gewesen oder was? Ja. Nein, der Bassist, der neue, dazugekommen ist. Ja, der war jetzt. Ja, aber der war ja vorher nicht in der Band. Ach nee, so. Das war ja früh. Der kam ja bei beim letzten Album bist hier dabei. Live im Radio. Ja. Naja. So, ich habe hier noch ein paar musikalische Schmankerl für euch. Nämlich die Band Fucking Angry hat sich der schöne Nils gewünscht. Ja, aus gute Leute Grund? Aus Bonn. Aus Bonn. Ich kenne da zwei von, also den Chris und den Daniel, den Gitarristen. Ja, ich finde die gut und hoffe, dass ich die auch mal vielleicht hier in Köln sehen kann. Haben die irgendwie, es gibt ja in Köln, in Bonn gibt es ja noch so ein paar andere Bands. Ne? Da gibt es ja die Mofa Gang, die auch schon hier in der Sendung war. Oh, Mofa Bande, ja, entschuldigung. Ja, genau. Dann gibt es ja noch die, Mensch, helft mir noch ein bisschen. Was Molotow Soda? Nein, ja, da gibt es aber noch ein paar andere coole Bands, so Backchats oder sowas, ne? Kommt auch aus Bonn. Echt? Ja. Normal beschäftige ich mich nicht so, nicht so da sehr. Da gibt es aber noch irgendwie paar Burg, coole. Vor allem müsstest du da jetzt noch erwähnen, Nils, coole oder? Bands. Ach so, ja, stimmt, die haben ja vor dem Brieftauben gespielt. Die kommen ja aus Siegburg, oder nicht? Ja, irgendwie von überall her. Also einer von denen wohnt auf jeden Fall in Köln. Die spammen mich immer zu mit irgendwelchen Konzertinformationen. Ja, die sind sehr aktiv. Mhm. Also. Ja, und jetzt Arthur ist ja auch dabei. Ja. Waren die denn gut, oder? Mhm. Ja, ich werde sie mir auch angucken demnächst. Ich spiele ja noch mit Sonic Boy rum. Es ist nicht so eine Spaß-Kombo, aber du stehst ja auf sowas. Ja, aber die haben auch gute Texte tatsächlich. Ja. Also um ernste Themen mal, aber nicht hier so verbissen verpackt. Ja. Ja, also jetzt nochmal zurück zu Fucking Angry, eine relativ neue Band, ne, aus Bonn. Wie man so schön sagt, Female Fronted Hardcore. Mhm. Das war Fucking Angry. Aus Bonn. Ja. Ist doch schön, dass es Nachwuchsbands aus Bonn gibt. Ich mag Bonn. Die scheinen da auch alle viel Zeit zu haben, weil die Hälfte von denen spielt ja, glaube ich, auch irgendwie bei Mofa-Bande. Oder, naja, nicht die Hälfte, aber der Daniel zumindest. Mhm. Rudi, müsstest du doch wissen. Der war doch schon mal hier, oder? Mhm. In der Sendung. Ja, aber ich habe jetzt so ein Siebhirn. Kann man das alles nicht merken. Ich hab das irgendwo auch irgendwo gelesen, wo die überall schon mitgespielt haben, aber ich habe es irgendwie vergessen. Ja, außerdem habe ich das gerade eben erst rausgesucht, weil du es ja gewünscht hast. Ja, vielen Dank. Ich habe mich ja nicht so hier super geil vorbereitet. Ich habe hier keine Redaktion, die da irgendwie im Hintergrund recherchiert. Man weiß doch auch gar nicht, wer hier bei dir sitzt, oder? Ja, doch, das weiß ich. Ist nicht so schwer mit den Namen diesmal. Nee. Genau. ja, interessant ist, also die Verbindung zwischen dem Punkstellen Nils und mir ist ja, dass ich jahrelang für ihn gehalten wurde. Und auch via Internet oder auch im realen Leben vollgelabert wurde von ganz vielen Menschen, die immer dachten, ich bin der Punkstellen-Nils. Ja, deshalb hast du so bildhübsche Facebook-Freundinnen oder was? Weil sie alle gedacht haben, du wärst der Punkstellen-Nils. Ja, ich wurde von Bands angeschrieben, die wollten eine Platte mit mir machen und ich sollte Tourneen organisieren. Also erstmal haben viele Leute auch gar nicht gerafft, was die Punkstelle ist. Also schlicht ein Kalender. Die haben gedacht, das ist ein Label, eine Booking-Agentur, hast du nicht gesehen. Ja. Terrororganisation. Genau, oder so. Ich glaube, du bist doch aktiver als ich, von daher haben die schon den richtigen Ansprechpartner gefunden. Vor allem, ich sah ja auch damals auf jeden Fall mehr aus wie Punkstelle, während er ja eher aussieht wie Helene Fischer. Helene Fischer ist eine sehr hübsche Frau. Ja. Ich meinte eigentlich, okay, ich meinte eher das Klientel, was Helene Fischer hört. Du meinst wahrscheinlich Gottfried Fischer oder was? Ja. Stimmt. So, ich muss jetzt auch langsam wieder. Nee, aber ich habe es auch gerne auf mich genommen und wichtige Informationen habe ich ihr dann auch mal weitergeleitet. Ich bin halt nicht so fotogen wie du, Nils, deswegen Fotos gibt es bei mir nicht so viel im Internet. Ja. Ich mag das ja schon nicht mit der Kamera da oben. Ja, wer weiß, was da noch passiert im Verlauf der Woche. Was wollte ich dich noch fragen? Ja genau, wir waren ja eigentlich verabredet an der Tür beim Sonic Ballroom letzten Freitag. Bei der obersten Heeresleitung, ja. Genau. Da hatte der deutsche Widerstand Geburtstag, schon wieder, jetzt wurde er 50. Ja, es war aber schon wieder. Aber es war gar nicht so spektakulär. Nee. Ich hatte mich auf mehr irgendwie Krawall eingestellt, aber. Ja, Krawall jetzt nicht. Ich habe eigentlich immer mich auf minderjährige Groupies eigentlich eingestellt gehabt, deshalb wollte ich eigentlich kommen. Es war alles anders. Ja. Die Gästeliste war so klein wie noch nie. Aha. Ich hatte auch mit irgendwie 35 Leuten auf der Gästeliste gerechnet, bei seinem 50. gerade. Ja, klar. Ich glaube, da waren mal 6 und war alles anders. Ja. So ist das halt, wenn man. Ja. Was erwartet, passiert das gar nicht. Ja, dann, ja. Wahrscheinlich gibt es dann morgen Massenschlägerei oder so bei Vibrators. Ach ja, genau, wer nichts zu tun hat hier in Köln. Morgen. Also am Dienstag, also gestern sozusagen. Gestern, ne? Richtig. Ja. Gestern spielten die Vibrators im Sonic Ballroom. Die Werbung. Also, wenn ich da war, Pech gehabt. War toll, ne? Aber stimmt, die Dirty Fences, sagen die dir was? Die waren nämlich Vorband, total gut. Ich kenne nur die Dirty Faces. Nee, die kenne ich nicht. Oder nicht mal einen Laden in Bochum? Eisiges Schweigen. War ein Plattenladen in Bochum, ja. Ja, da liegst du richtig. Ja. Ja. Oh. Kennt ihr eigentlich die Nerven? Die Nerven. Ja, die Nerven habe ich ja im Etablissement gesehen, letztes Jahr. Aha. Und jetzt habe ich mitgekriegt, die werden total gehypt. Irgendwie steht die Zeit und die Süddeutsche, alle in ihren Kultur. Die ganzen Zähneblätter. Ja, ja, die ganzen Zähneblätter werden sie hochgelobt, ne? Also so als Feuilleton der Zeit. Genau, ja. Feuilleton, ja. Also das ist ja für mich eigentlich ein Indikator, dass die Band nicht gut ist, weil Bands, die vom Feuilleton der Zeit hochgelobt werden, also Punk-Bands, sind meistens scheiße. Zum Beispiel Captain Planet. Ja, aber. Die mag ich übrigens. Ja, das habe ich mir. War mir schon klar, dass du die gut findest. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich hab ja mit denen gesprochen. Das ist der letzte Scheiß. Ich habe ja mit denen damals auf dem Konzert gesprochen und es sind wirklich, also, ey, total. Das ist auf jeden Fall keine Marketingmasche von denen, sondern die sind da wirklich total unschuldig dazugekommen, dass sie da irgendwie die Zeit und was ich, Süddeutsche, die da abhypt. Können die gar nichts dafür. Ja, ich glaube. Und so. Ja, die haben auch jetzt vor kurzem oder die spielen bald irgendwie oder haben gespielt, ich weiß es gar nicht, irgendwie in Köln im Georg, im King Georg. King Georg, ja. Magnusviertel. Genau, ja. So. Ja, ja. Und aber jetzt hören wir ein Lied, weil die haben eine neue Platte rausgebracht, die heißt Fun. Und die habe ich allerdings nicht. Ich habe mir jetzt gedacht, ich spiele mal ein altes Lied von denen. Ach, Sommerzeit Traurigkeit finde ich gut von denen, muss ich jetzt zugeben. Ah ja. So. Ja, auf jeden Fall von ihrer, glaube ich, ersten Platte, die hieß oder heißt Fluidum. Fluidum. Und das Lied heißt Die Bösen. Ich und du sind in Wirklichkeit die Bösen. Du und ich sind wie ein lachendes Gesicht. Aber das ist immer noch kein Grund zur Freude. Ich und du sind wie zwei beschissene Filme. Wie ein wunderschöner Tag. Ganz zum Vergessen. Wie bitte? Wer? Was? Ja. Geh mal, mach mal ins Mikrofon hier. Ja, ja, hallo? Ja, die Band ist, das Lied ist vorbei. Es geht weiter hier im Text. Aus, aus, ja. Schön. Ja. War gut, das Lied. Ich habe nicht zugehört. Ja. Ja, das was passt hast du jetzt nicht, gesagt? Was du sagen wolltest. Mülheim Asozial, 14. März. Wir waren da irgendwie gerade beim anderen Thema. Ja. Richtig. Bei Bands, die gehypt werden. Ja, die können und ja nichts dafür. Ja, und dass sie es wollten, ja. Also ich meine, jede Jens Rachut-Kapelle wird ja auch vom Feuilleton derzeit irgendwie mit Artikeln versehen. Ja, der macht ja auch Theater und sowas. Ja, und? Und der war wahrscheinlich mit den ganzen Typen, die da im Feuilleton schreiben, alle in der Grundschule oder hat in Hausaufgabenbetreuung gemacht oder sowas. In der Gesamtschule. Ja. Jetzt hört auch zu lästern, der Typ ist echt klasse. Also sag mir mal ein Projekt, was irgendwie scheiße war von dem. Also echt eine Punk-Ikone. Von daher bitte nicht über den Typen lästern. Ich freue mich super. Oma Hans, die machen jetzt ja irgendwie nochmal 3-4 Konzerte irgendwie in Deutschland. Gebäude 9. Und da habe ich schon eine Karte für. Da gehe ich auf jeden Fall auch übrigens wieder im Gebäude 9, ja. Hast du so ein Abo? Gibt es ja auch bei so Theater, ne? Dass man so, so eine Jahreskarte fürs Gebäude 9 oder so. Sollte vielleicht echt einen Kalender mit mir machen, damit ich da kostenlos auf die Konzerte komme. Hat es damals das geklappt? Früher, ja, ja. Das ging dann irgendwie einfacher. Ja, jetzt muss ich mal dafür zahlen. Ja. Ich hab's ist, doch. Ja. Ich muss, also was heißt ich muss, ich gehe diesen Monat echt auf verdammt viele Konzerte und ich bezahle aber, glaube ich, auch nur eins davon. Ja, du gehst ja auf die Konzerte, weil der davor sitzt und irgendwie Eintritt kassiert. Nee, ich gehe tatsächlich auch richtig. Und dann bist du nicht wirklich auf dem Konzert. Nee, auf ein paar gehe ich auch richtig. Ach so. So als Gast. So mit freiem Oberkörper, erste Reihe. Richtig. Ja. Nie first in the guinea. Ja, zum Beispiel. Wurde mir geschenkt. Muss man aber auch nicht hin. Gehe ich gern hin. Ich bin auch Gästeliste. Bei Me First in the Gimme Gimmes. Bist du? Ja. Toll, haben wir was gemeinsam. Ja, aber ich finde die Band total scheiße, da habe ich trotzdem hin. Ich freue mich auch. Ich habe die ja früher auch mal gehört. Ja. Also nach der zweiten Platte habe ich das nicht mehr weiterverfolgt, was da so passiert ist. Ist ja auch nicht wichtig. Ja. Aber, na gut. Ich gehe da halt hin, weil ich viel Tagesfreizeit habe und so Angebote immer gern annehmen. Ja, ich habe da Urlaub. Ja. Schon wieder. Also ich habe die irgendwann mal gesehen auf dem Ruhrpott Rodeo, da waren die ja irgendwie auch Hauptact und hat mir nicht so gefallen. Also, gehst du dieses Jahr dahin? Ja, sicher. Achso, wird es wahrscheinlich dann irgendwie anstrengender, zu ein Drittel anstrengender als sonst, weil das jetzt über 3 Tage geht, aber habe ich fest vor, ja. Aber das ist ja echt, ich habe schon gestaunt so bei dem Line-Up, das bewegt sich ja in eine Richtung so nach oben. Ich finde das Line-Up find ich total grässlich. Also nichts gegen das Robot-Rodeo, sollen sie machen, was sie wollen, aber ich persönlich, also die ganzen Bands, die da irgendwie ganz groß auf dem Zettel stehen, die interessieren mich eigentlich überhaupt nicht. Also diese... Ein paar würde ich mir so in einem normalen kleinen KP Laden und was ich alles... Ach, ja, die spielen auch gar nicht. Gesehen. Ich glaube, Bad Religion sind jetzt irgendwie mit dabei. Ja, Bad Religion, ne? Genau, die haben mich noch nie interessiert. Also ich finde eine großartige Band, aber ich habe es bisher immer verpasst, irgendwie live zu sehen. Ich glaube, das ist mittlerweile ziemlich langweilig. Das ist wie so ein Standbild. Die bewegen sich nicht mehr. Ich habe mir letztes Jahr die Platte gekauft und die ist wirklich toll. Also die sollen so eine extrem langweilige Weihnachtsplatte rausgebracht haben. Ja, und das die muss man dann ja auch nicht kaufen. Man muss ja nicht wirklich dann sehen, ne? Ich weiß nicht, ich finde das alles ein bisschen so... Ja, also mir tut der Alex, der Veranstalter von dem Ruhrpott-Rodeo, immer ein bisschen leid irgendwie. Warum? Weil er keinen Musikgeschmack hat, oder was? Nein. Jetzt zwingt doch keiner, das zu machen. Ja, ich weiß halt nur genau, ich war halt früher mal so ein leidenschaftlicher Gänger gewesen zur Rheinkultur und hätten da damals irgendwie Bad Religion gespielt, hätte ich mich tierisch gefreut irgendwie. Und jetzt spielen die irgendwie mal auf so einem Festival und dann so, Kommerz und so, will man ja gar nicht sehen. Aber ist doch Quatsch. Ach so, Quatsch. Eine großartige Band und für kleines Geld sich das irgendwie damit anzugucken. Natürlich ziehen die noch ein paar tausend Leute mehr. Oder auch ich meine, ein paar Leute mehr, aber. Ja, den Zenit haben sie aber da schon längst überschritten. Also, wer interessiert sich heutzutage noch für 1988? Ja, als da die ganze Bande da mit diesen Bart Religion T-Shirts rumgelaufen sind. Mit dem durchgestrichenen Kruzifix. Ja. Ja, so, das, was spielt denn da noch? Millencolin, hat mich auch gewundert. Aber auch Coxperra. Mhm. Und 4 Promille, glaube ich. Aber ich denke mal, das Alter wird, das wird dann noch höher gehen, also so der Altersdurchschnitt. Das glaube ich gar nicht. Nee? Nee, ich glaube, da kommen eher wirklich so jüngere Leute hin. Meinst du? Mhm. Und vielleicht, es spielen aber auch Tragedy. Das hat mich wirklich gewundert. Beziehungsweise hat viele gewundert. Die mir jetzt auch nicht so viel sagen. Das ging auch irgendwie krass. an mir. Ja genau, deshalb ging es ja wahrscheinlich an mir vorüber. Ist so. Hier gerade auf der Playlist, ne? Jetzt auf der Playlist, ja genau. Hass, ja. Das ist doch jetzt die... Passt ja auch wieder zu genau, dem Thema, ne? Ganz genau. Weil nämlich der Alex Schwerster nicht Schlagzeug, sondern Gitarre eingespielt hat. Ich glaube, seine erste Band, wo er Gitarre spielt, glaube ich. Ne? Nee, er hat auch schon bei Rastaknast, habe ich ihn, glaube ich, schon an der Gitarre gesehen. Ach, am oder Schlagzeug. Die erste Band. Ich möchte jetzt kein Geld drauf wetten, Aufnahme dass es so war. Gibt, glaub ich ja. so, ist das, glaub ich möchte jetzt kein Geld drauf wetten, dass es so war, aber. Ja, der war ja schon in allen Bands irgendwo beteiligt, ne? Die nicht bei drei auf dem Baum waren, ja. Der kommt auch mit den Mimis am 28. Februar in den Sonic Ballroom. Mhm. Ja, nochmal zurück zu Hass, neue Platte. Hass war so eine Band, die auch total immer mir am Arsch vorbeiging. Und was mich am meisten genervt hat, war immer dieses Schlagzeugrhythmus. Also dieses ich kann es gar nicht nachmachen. Dieses schleppende, sperrige Schlagzeug. Also, ja, die hatten schon so einen eigenwilligen Stil, aber die erste Platte finde ich super. Ja, dieser eigenwillige Stil ist aber auch wieder hier bei diesem Lied, gerade bei diesem Lied, auch wieder gegeben. Das heißt irgendwas mit tote Fische. Und da geht es natürlich um das ausgelutschteste Thema der Welt, dass tote Fische mit dem Strom schwimmen. Achso, ich dachte jetzt irgendwie Umweltverschmutzung. Oder nee. Und ich meine, Rühl, Nils, der freut sich schon wieder. Wenn man 2014 ein Lied schreibt mit dem Thema nur tote Fische schwimmen mit dem Strom, also ey, da frage ich mich, ey, hat man den großen Knall nicht gehört? Oder dabei gibt es ja viel dringendere Themen, gerade nee, für Punk-Bands. Also diese Metapher oder was es sein soll. Das ist jetzt gerade ein so Song, dermaßen, den wir jetzt hier hören werden. Ja, Moment, jetzt mach den anderen ich und die dann anderen lass Songs den Zuhörer allein, selbst entscheiden. Schon allein von den Namen von den anderen Songs. Ne? Einer heißt Anarchie, der andere heißt Vollsuff. Das ist alles so. Bulle. Also mich hat es ein bisschen geekelt, als ich es runtergeladen habe, das Lied, haben sich bei mir so die Haare auf dem Unterarm haben sich so ein bisschen hochgestellt. Komm, mach mal an, aber wir hören es an, ja. Die Pogo-Radio-Hörerinnen und Hörer, die sind ja einiges gewöhnt, deshalb denke ich mal, können wir das Lied jetzt laufen lassen von ihrer neuen Platte. Das heißt, die Platte heißt Kaktus. Oh. Ja. Naja, ich denke mal, ich habe nicht zu viel versprochen. Rüdi, du bist scheiße. Das ist ein voll der geile Song und ich freue mich tierisch auf das neue Album und die Konzerte werden großartig. Hey, das ist eine Legende. Ja, eine wer, Legende. Wer die nicht mag, der hat mit Punk nichts am Hut. Ja, weißt du, was früher mal gehört hat? Wenn man irgendwo unterwegs war, gab es immer einen Idiot, der hat so einen Ghetto-Blaster dabei gehabt. Und es waren die Leute, die immer den schlechtesten Musikgeschmack gehabt haben und dann war immer irgend so Hass und Daily Terror drin. Oh, Daily Terror, ganz groß. Ja, ich mag diesen alten, klassischen Deutschpunk. Der ist einfach grandios. Und ich meine, wie platt war denn jetzt der Text, bitte? Schön. Gerade du, der auf mach auf du Jens, mal einen guten Text, auf Jens Rachut steht. Da stehe ich auf Jens Rachut und auf Boxheimsters und was ich alles. Und dann findest du so einen platten Text, findest du dann auch noch irgendwie toll oder was? Ich meine, das ist doch zum Fremdschämen. Ja, den versteht er nicht. Und dann heißt die Platte auch noch Kaktus. Weißt du, Anspielung, nicht Kaktus mit K-T-U-S, sondern Kack, also wie Kack, weißt du? Also dieser Witz. Dass sich in diesem Wort Kaktus das Wort Kacke befindet, ne? Also diese Doppeldeutigkeit, so ja. Klar, normalerweise schreibt man Kaktus mit nicht mit CK, sondern mit K. Soll ich das jetzt googeln oder was? Nee, ich glaube so, ja. Aber dieser Witz hat sich mir jetzt auch nicht erschlossen. Ja, das ist halt echt nur für absolute Superchecker. Für so ich glaube, du interpretierst da viel zu viel rein. Ich glaube, es geht eher, dass diese Pflanze Stacheln hat. Das hat nichts mit Kacke zu tun. Was ist jetzt Kaktus? Ich muss jetzt gucken, ob Kaktus jetzt wirklich mit CK oder mit K oder was. Ich muss jetzt mal gucken. Kaktus. So. Ja. Kaktus. Ja, wird normal geschrieben. Und mit CK, wer schreibt das? Nur Idioten. Meinten sie Kaktus. Genau. Ja, aber jetzt guck mal bitte nach, ob das tatsächlich auch mit CK geschrieben wird. Also ich meine die Platte von Hass. Ja, wird... Das stimmt. Da gab's das habe ich nicht Flyer. Selber reingeschrieben. Ist das nur ein Tippfehler? Nee, das ist nicht kein Tippfehler, das ist so. Also das Label, wo hier, die Platte Kaktus, erscheint, ja, das hier mit CK, ne? Agropunk, die machen eigentlich sehr gute Veröffentlichungen. Ja, die haben das halt gemacht, weißt du, warum sie eine Hassplatte gemacht haben? Ja, die haben eine Hassplatte gemacht, weil der Scheiß sich automatisch verkauft. Und ich hätte auch, wenn ich irgendwie das beruflich machen würde, würde ich wahrscheinlich auch die Arschbacken zusammenklemmen und würde auch eine Hassplatte rausbringen. Ja, die haben Bock auf Deutschbacken. Wenn er noch so ein also sympathischer. Nein, die suchen sich wirklich die besten Bands und wenn aus er noch so ein sympathischer Alex Schwers kommt, mir auf die Schulter klopft und irgendwie immer die Eier krault, dann würde ich auch sagen: Ja, kein Problem, ich bring deine scheiß Platte raus. Jetzt machst du auch noch das Label von denen schlecht, jetzt hört's aber auf. Ja, die machen ja gerade alles, was so an Deutschbank irgendwie relevant ist. Ja, irgendwas mal gewesen ist. Ich glaube, die alte Toxoplasma-Platte ist jetzt, glaube ich, auch wieder neu veröffentlicht worden. Schon wieder? Zum wievielten Mal? Ja, diesmal wieder, glaube ich, auf ganz dickem Vinyl oder was. Oder ach, haben die da nicht dieses uralte schlechte Demo-Tape noch beigetan? Vielleicht. Als Bonus hinten dran? Keine Ahnung. Ich habe es nicht richtig durchgelesen. Ich habe es geschickt bekommen, aber ich habe es nicht durchgelesen. Ja, ich weiß. Ich wollte noch eine kurze Sache zu dem Song sagen. Also Toxoplasma haben ja auch gerade eine neue Platte rausgebracht und ich muss wirklich sagen, die ist wirklich fantastisch geworden. Gerade? Weil die so richtig schön dreckig, rotzig ist. Und bei diesem einen Song bei Hass muss ich sagen, dass genau dieses rotzige, dreckige, das fehlt mir so ein bisschen. So, ich hoffe, dass die Platte da in der Hinsicht noch ein bisschen schmutziger wird. Mal schauen. Ich bin sehr gespannt. Aber ich finde, dieser eine Song, der macht echt Spaß und ich freue mich voll drauf. Ich habe mir die aktuelle Toxoplasma-Scheibe auch gekauft und ich muss sagen, die kann man echt gut durchhören. Ja, das beim ist, Duschen. Du denkst echt, so. Die wurde irgendwie 81 aufgenommen, oder? Ja, was also, die Texte angeht, auch tatsächlich. Ja. Ey, jetzt machen wir mal ein bisschen, das Niveau wird jetzt ein bisschen, man kann mal musikalisch ein bisschen höher schrauben und zwar eine Band, die heißt Zwei, die kommen aus Leipzig und die haben ja ihr neuestes Machwerk geschickt und die Platte heißt irgendwie Raus und das Lied Weiter Flur. Oh. We'll be right back. Zum Sterben ins Licht. Ja, das war die Band 2 aus Leipzig, hier Musik. Bei Pogo Radio im Bermudafunk. Und ich finde die gar nicht, ich finde die gut. Ja, Musik gut, ja. Gesang nicht gut. Ja, aber wie nicht gut? Ja, gefällt mir nicht, okay. Ja, der gefällt dir nicht. Was sagst du dazu, Nils? Gefällt mir sehr gut. Ja. Aber ich möchte mal jetzt sagen, wenn das jetzt irgendwie ein Song von Turbostart wäre, dann würde ich dir sagen, scheiße. Nö. Ja, Turbostart machen aber leider nicht mehr solche Musik. Dann würde ich sagen, geil. Du, ich finde Turbostart, nur weil ihr die Scheiße findet, weil die jetzt irgendwie die letzten Jahre immer so gehypt worden sind, finde ich die trotzdem ganz gut, weil ich die persönlich mal kennengelernt haben durfte. Auf so einem Festival haben die interviewt und wir haben viel Spaß miteinander gehabt. Ich habe die gerade gesehen im Stollwerk, also ich mag die sehr gerne. Ja, ich habe die noch im Tsunami gesehen. Hier. Und was ich bei denen auch nach wie vor ganz gut finde, ich meine, klar, die spielen jetzt noch in den größeren Läden, aber zwischendurch die machen immer so kleine Clubshows im Blab in Bonn und so, spielen die dann mal. Also. Ja klar, wenn der halt viel Fans hast, warum sollst du in einem kleinen Laden spielen? Geht wenn ja auch große können Volk sie, kriegst. Aber tun sie ja noch. Ja, ne, oder? Ja, aber wenn du halt auch große Volk kriegst, dann kannst du, wärst du blöd, wenn du im kleinen Laden spielst. Ja, aber da haben die auch Bock drauf, genauso wie andere. Außerdem, ich lese da ja gerne, aber ich finde das natürlich immer noch besser, wenn Leute sowas hören, als wenn sie jetzt, weiß ich, Böse Onkels hören. Die ja, wo soll man da hinfahren eigentlich? Oder Andrea Berg. Ja, was geht? Soll man da hinfahren zum Hockenheimring? Da kriegen wir irgendwie Freikarten. Das ist immer so nervig. Ja, der fängt warum da wieder an. Eigentlich thematisiert mit dem bösen Onkel. Warum wir das überhaupt was erzählt? Das wir haben da gestern lange drüber gesprochen. Zur Strafe, weil du eine Band angesprochen hast, die in dieser Sendung in den letzten 13 Jahren noch nie angesprochen worden ist. Warum nicht? Musst du jetzt einen Schluck aus diesem Flachmann trinken. Was ist denn da drin? Da ist ein selbst angesetzter Schnaps drin, der jetzt sozusagen zur Reife vollendet wurde und ja. Und das mir nach gestern. Nennt sich Schwedenkräuter, habe ich in der letzten Sendung schon angekündigt gehabt. Ja, denn Helm auf. Ja. Gluck, gluck, gluck, gluck. Alter Schwede. Ein verzerrtes Gesicht. Ja. Das ist auch Medizin. Ja, das ist Medizin. Ja, willst du auch mal? Nein, ich habe das Wort nicht in den Mund genommen. Nee. Der kommt aber noch, der hat aber einen komischen Nachgeschmack. Ja, der ist gut, ne? Hallihallo. Hallihallo. Jetzt bin ich neugierig. Ja. Das hattest du ja schon hier im Club Scheiße irgendwie angesprochen, dass du da was zusammengebraut den hast. Den Flachmann habe ich übrigens zum Geburtstag geschenkt bekommen von Klaus Lühr. Und was war da drin? Da war nur Schnaps, da war nur Wodka drin. Aha, der Klaus. Nee, der schmeckt nicht. Voll. Ja. Das trinke ich aber auch einen Schluck hier. Kann man mit diesem Flachmann auch telefonieren eigentlich? Da kann man sich aber einreiben hier mit dem Zeug. Genau, nee. Das ist es. Boah, ist geil, das, ne? Das Zeug. Ja. Das ist überhaupt nicht geil. Das ist super geil. Oh Gott. Das geht gut ab. Ist auch gut für die Verdauung. Schnell ein Bier hinterher. Ja, wenn es noch schmecken würde, ne? Also. Musikalisch. Sind ja zwei Bands auf Tour, nämlich die Band Kick It aus Frankfurt Umgebung und die Band Auslaufmodell. Und Kick It habe ich schon gespielt beim Christian, als Christian Gottschalk hier war. Deshalb lasse ich jetzt diesmal Auslaufmodell spielen mit dem Lied Schwarze Märchen. Ich habe gerade erst gelesen, Schwarze Mädchen. Ja, habe ich auch gelesen, ja. Aber ich habe mich nochmal in Ultraschallgeschwindigkeit habe ich mich nochmal richtig korrigiert. Ja. Von der gleichnamigen Platte Schwarze Märchen. Ist das auch ein Deutscher? Tschüss. Ja, jetzt so. Also am 13. Februar spielen sie im AZ Köln mit Kiki zusammen die Band Auslaufmodell. Ja, der wahre Nils wollte jetzt ein ernsthaftes Gespräch hier beginnen. Ja, mal ein bisschen mehr Politik hier reinbringen, ne? Ja, auch ein Feld, wo er keine Ahnung von hat, aber fangen wir an. Aber er hat es in der Zeitung gelesen. Ja, ich habe mich informiert über die aktuellen Themen. Also alles Schwarzer, das hatten wir jetzt schon durch, ne? Ja, während diesem Lied. Ja, ja. Unser Fazit war, ne, blöde, was habt ihr gesagt? Na, alles Schwarzer dachte sich im Sinne, ne, der Gleichberechtigung, muss sie da auch nachziehen, weil was ein Uli Hoeneß kann, kann sie ja da natürlich auch. Ich das sag wollte nur, man nicht nur den Männern überlassen. So neue Feministinnen braucht das Land. Ich hätte nie gedacht, dass sie so viel Kohle irgendwie da durch ihre Bild-Zeitung-Kolumnen verdient. Ja. Dass sie da in, Hast mal geguckt, was eine Emma kostet? Was für eine Auflage hat die Emma? Ich weiß es nicht. Also ich schätze mal, die hat die gleiche Auflage wie die Titanic. Und es sind so knapp 90.000 Stück. Ist halt auch so eine Spartenzeitung. Ja. Wie mein schöner Garten und so. Also in der Emma ist bestimmt jetzt auch keine Achswerbung drin oder sowas. Nee, glaube ich jetzt nicht. Nee. Habt ihr jetzt Mitleid mit ihr oder was? Die verdient sowieso so wenig, oder? Die ist 70 Jahre alt, hallo. Echt? Ja. Ja. Krass. Ja. Wusste ich gar nicht. Die macht da bestimmt noch mehr als nur Emma und so. Ja, die macht auch Bildkolumnen halt, ne? Ja. Ausgerechnet, ey. Ja, bei den neuen APO. Ja. Das Sprachrohr des Feminismus seit. Also die Frau hat sich jetzt selber angezeigt und einen sechsstelligen Betrag irgendwie nachzahlen müssen. Das 200.000, glaube ich, ne? 200.000. Mhm. Ja. Dann frage ich mich echt, wie viel Geld hatte die denn da in der Schweiz oder... Das werden wir diese Woche alles rausfinden. Ja, wahrscheinlich. Das ist nämlich das Schwein, was jetzt durchs Dorf gejagt wird. Steht wahrscheinlich dann jedes Mal an diesen roten... roten Teilen da. Ich sage dir, irgendwie ab morgen in der Zeit jeden Tag einen Artikel oder in anderen Zeitungen. Ja, Zeit nicht. Na, Hauptsache, wir sind sie nicht mal in irgendwelchen Polit-Talk-Shows. Ja, doch, nächsten Sonntag. Kommt sie? Günther Jauch vielleicht oder vielleicht heute. Oder der Lanz da, ne? Oder bei Lanz, ja. Ja. Was sagt ihr denn eigentlich zum Lanz, zu dieser Geschichte, dass der, ich meine, der soll nicht das Land verlassen, ne? Das war irgendwie Amerika mit Justin Bieber, ne? Was muss er? Er muss, wird vom ZDF rausgefeuert oder so, ne? Nein, das ist natürlich auch albern. Was, ich verschwende auch keine Zeit darauf, irgendeine Sendung mit dem anzugucken. Also alle Leute, die sich über Wetten, das aufregen, die gucken das ja auch. Ich gucke das nicht. Samstagabend bin ich in der Regel nicht zu Hause und einen Fernseher habe ich auch eh nicht. Und warum sollte man Wetten, das gucken? Mir ist das scheißegal, wer das moderiert. Das war nicht wegen Wetten, das war wegen seiner Talkshow, wo Sarah Wagenknecht da ein bisschen von ihm hart angegangen wurde. Ja, nee, die wurde halt einfach, da wurde halt, der hat halt irgendwie so Fragen gestellt, irgendwie, was verdient man denn dann da irgendwie im Europaparlament und, ne? Also hat sie nicht irgendwie, das war keine politische Diskussion, sondern hat sie einfach reduziert auf. Sie war ja mal die schönste Politikerin in Deutschland. Die schönste Linke. Ja, die schönste, im Bundestag oder was. Was heißt denn wahr? Wer ist denn da jetzt schöner? Da gibt es bestimmt jetzt noch ein paar Ursula von der Leyen oder was? Schnitten, die halt irgendwie jünger und knackiger sind. Ja, so ist das halt, ne? Ja. Diese Kölner Frau von der FDP, die ist doch raus. Die Merin, oder wie sie hieß. Genau, mit diesem doppelten Namen, ja. Koch Merin, ja. Ja, ja, die ist schon lange raus, ja. Ja, die FDP ist ja auch raus. Ja. Nee, wer war denn noch? Ja, egal. Ist doch egal. Also Politiker. Apropos Politiker, habt ihr mitbekommen, der Chaos Computer Club, der hat jetzt die Merkel verklagt? Ja, die Regierung angezeigt, ja, ich weiß. Die Regierung, ja, das ist doch schön, ja, oder? Geil, ja. Es gab passiert jetzt da mal endlich aber noch was. Kein Statement der Regierung dazu, aber grundsätzlich... laufendes Verfahren, ne? Kann ja jeder jeden anzeigen. Nee, Politiker darf man nicht so einfach anzeigen, weil die ja noch so ein Immunitätsdingens haben. Und da muss man schon irgendwie diffiziler vorgehen. Also das sind schon einzelne Politiker angezeigt worden wegen aus bestimmten Gründen und dann kann man irgendwie Immunität aufheben, also das ist schon ein bisschen ausgefuchst, was sie da vorhaben. Das ist vom Chaos Computer Club die Konstanze Kurz, heißt die, glaube ich, ne? Mhm. Da gibt es heute auf WDR 2 oder vorgestern gab es da eine Sendung zu, ja. Auf WDR 2 im Montagstalk. Ja, man sieht schon, wir sind hier voll ausgefuchste Typen, wir wissen Bescheid. Das glaube ich auch. Ja. Komm, machen wir wieder Musik, weil da kennen wir uns zwar auch nicht aus, aber dann nimmt es uns keiner übel, wenn wir scheiße babbeln. Ich habe hier noch eine Band anzubieten, und zwar, die ist auf einem Kölner Label rausgekommen, die heißen Außer Ich. Wer will die CD haben? Wie heißt denn das Label? Ja. Kenne ich nicht. Ja, Außer Ich heißt die Band, die kommen aus Siegen. Das Label heißt Tumbleweed Records, glaube ich, oder? Schau. Geh mal her. Denn? Wer macht das? Komm mal, hier ist sogar der Waschzettel dazu. Wer macht das? Ja, dann würde ich auch gerne hier in die Sendung einladen, wenn er diese Sendung jetzt gerade vielleicht zufällig irgendwo hört. Er ist herzlich eingeladen, aber ich glaube, ich habe ihn schon mal eingeladen, aber er will irgendwie nicht. Michael Kolebke heißt der Typ und der wohnt in der Mühlheimer Straße. Hm. Und Tumbleweed Records Kennschnitt heißt das Ding. Ja, und da hat er mir eine CD geschickt, die eigentlich nur auf Vinyl erscheint, nämlich Außer Ich. Und ich habe sie hier als CD vor mir. Von der Band Außer Ich. Und da lassen wir jetzt ein Lied laufen, das heißt Astra. Hat das mit dem Bier zu tun? Ja, außer ich, also die CD ist jetzt an Nils gegangen. An den wahren. An den wahren Nils. Komm, hier ist noch der Beipackzettel. 14. März. Bitte. Sonic Ballroom lege ich nach Mühlheim asozial auf. Lohnt sich nicht. Ja, könnt ihr das Lied nochmal hören, das lege ich nochmal auf. Genau. Aber wirklich gute Band, gutes Label, kann man sich antun. Du hast das doch gerade erst kennengelernt. Ich sag doch nur, dass das Stück gut ist, mehr sag ich doch gar nicht. Ja, jetzt kommen wir noch zu der nächsten Band, nämlich Pesco oder Pasco. Pasco eigentlich. Pasco. Ja. Nee, ich glaube Pesco ist richtig. Pasco ist richtig. Die kommen aus dem Saarland. Ich kenne einen Saarländer, der kennt die persönlich und der spricht das richtig. Ich habe doch eben gesagt, dass man Bandnamen immer falsch aussprechen muss. Also Pasco, ich fand die damals irgendwie, habe ich gesagt, als ich die erste Platte von denen gekriegt habe, habe ich gedacht, das ist so ein Studentenscheiß, so Trampen nach Norden und sowas. Ne? Nächster Halt, gefliester Boden hieß dann das nächste Ding und dann verkopfter, verkrampfter Scheiß. Aber da gab es so viele Leute in meinem Bekanntenkreis, die mir wirklich sehr sympathisch sind, die Band wirklich abgefeiert haben. Und da habe ich Gnade vor Recht walten lassen und habe gesagt, naja, das sind gute Menschen, machen gute Lieder. Und die neue Platte ist jetzt gerade erschienen, Diene der Party heißt die Platte. Saarland asozial. Also ich persönlich kann auch gar nichts Schlechtes über die Band sagen. Ich habe auch ein paar Mal live gesehen. Super. Das war die Vorband von Turbostart. Deswegen bin ich eigentlich nur zum Turbostart-Konzert hingegangen. Und Pasco, wirklich großartig. Die haben einen Tag vorher im Limes gespielt. Das ist wirklich so ein kleiner Laden in Köln. Und da hat echt der Laden richtig gerockt. Und das war total klasse. Also es war am Tag vorher noch besser. Und diese Band ist wirklich super sympathisch. Und seitdem die auf Rookie Records drauf sind, das Label vom Jürgen hier in Köln, echt bringen die nur noch gute Sachen, glaube ich, raus. Ja, Rookie Records ist auch gut, weil der Jürgen hat nämlich auch HDHDQ gemacht. Kennt ihr wahrscheinlich wieder keiner. Natürlich. Okay, Rudi schon, du nicht. Naja, doch, war für mich eins der besten Konzerte letztes Jahr. Das ist der Geheimdienst-Star von England, ne? Mhm. Nee, fand ich nicht so gut. Habe ich die Platte auch bekommen, aber fand ich nicht so toll. Ja, du hörst ja auch nur Mist. Ja. Also, sag mal, Pasco, die Zeit läuft, zerrinnt uns zwischen den Fingern. Und das Lied heißt "Die Realität ist schuld, dass ich so bin" von ihrer nagelneuen Platte. Ja, von ihrer nagelneuen Platte von Pasco, von der Platte Diene der Party, die Realität ist schuld, dass ich so bin. Und Nils, der wahre Nils. Ja, das bin ich. Ja, und wie fandst du es? Ja, fandst du es? Ja? Ja, du hast es die ganze Platte ja schon, ne? Ich glaube, ich bleibe noch ein bisschen länger heute hier und höre mir das an. Mhm. Dann kannst du ruhig irgendwie schlafen gehen und ich trinke noch ein bisschen Bierchen. Ja. Hab ja morgen frei. Hast du deine Tanzschuhe dabei, ja? Stiefel, meine Tanzstiefel. Ja. Ich fand's auch gut. Ja, fand's auch gut. Ihr wolltet eigentlich herkommen, wollt eigentlich über Musik streiten, weil ihr ja anscheinend unterschiedliche Musikgeschmäcker habt, aber anscheinend stimmt's doch nicht. Ja, hin und wieder haben wir Übereinstimmung. Wir waren ja auch beide bei ER80. Ah, alles klar. Ja, jetzt fangen wir mal an mit den Gegensätzen. Ja. Ja, eigentlich bin ich ja der Meinung, dass du alles, was ich gut finde, nicht gut findest. Oder umgekehrt. Alles, was du gut findest, finde ich erstmal scheiße. Ja, das ist wahrscheinlich irgendwie so ein grundsätzliches Problem. Das ist so diese Anti-Haltung, die man immer mitbringt. Irgendwie. Man muss erstmal immer gegen alles sein. Und, Aber ich muss den Nils jetzt einmal ganz kurz loben, wenn noch die Zeit ist. Ja. Thema Politik noch. Der Nils und auch ich waren in der Vergangenheit immer auch auf der Straße, wenn es irgendwie hieß, hier so gegen rechts Fresse zu zeigen. Da ist der Nils immer engagiert gewesen. Du warst immer ich stand, irgendwo, ne? Ja, ich vermummt und hab so. Mich immer blöderweise in die falschen Reihen einsortiert. Das war mein Problem. Weil ich nicht aufs Maul bekommen wollte von dir. Ja, und jetzt geht er nur noch auf Marathons, ne? Ja, ist auch ein Statement. Ja. Halbmarathon ist die Zukunft. Ja. Das ist Punkrock. Haben aber auch schon vor dir Punkrocker gemacht. Hier so. Sven Bock zum Beispiel. Das stimmt, ja. Um sein Übergewicht wegzukriegen. Ja, das war wieder Pogo Radio im Bermuda-Funk. Mein Name ist Rüdi Himmelsberger. Wenn heute nicht der 5. Februar war, dann handelt es sich um eine Wiederholung und ich bedanke mich bei allen Zuhörerinnen und Hörern. Und nächste Woche geht's weiter, vielleicht sogar nicht im Live-Chat, weil ich habe da irgendwie eine Spätschicht und dann schaffe ich das nicht bis um 8. Mhm. Da wird die Sendung dann später ausgestrahlt oder gar nicht. Also live, sondern dann eher dann, wie es halt regulär ist, im Bermuda-Funk. Im Bermuda-Funk, ja genau. Da müssen wir leider auf die 18 Zuhörerinnen und Hörer verzichten, die jetzt gerade live zuhören. Nächsten Freitag Riverboat Gamblers im Sonic Ballroom. Aha. Auch ganz gute Band. Mhm. Da kann man mich auch wieder sehen, vor der Türe. Ja. Jetzt, nur den hübschen Nils. Jetzt kann ich euch noch was empfehlen. Eine Band, die heißt Clocks. Der schöne Nils kann da noch was zu sagen zu der Band. Ja. Sehr alte Band aus Dortmund, werden vielleicht einige noch kennen, hatten einen amerikanischen Sänger und den haben sie anscheinend immer noch. Ich habe den Song vorhin schon mal gehört. Ich fand den ganz gut. Weil er pünktlich kam. Sehr moderne Musik. Ja. Also, gute Nacht. Tschüss.